der Finsternis verborgen liegt die Tür zum Schattenreich. Auf den Spuren der Antike muss man durch die Dunkelheit. Die Unendlichkeit verbarg mich in meinem Sarkophag, bis ich den Orion erreich. Zum endgültig jüngsten Tag. In der Finsternis verborgen liegt die Tür zum Schattenreich. Auf den Spuren der Antike muss man durch die Dunkelheit. Die Unendlichkeit verbarg mich in meinem Sarkophag, bis ich den Orion erreich. Zum endgültig jüngsten Tag. Mein Gesicht, das sich verändert, ich erkenne mich nicht mehr. Unter Menschen existieren fällt mir wirklich einfach schwer. Die Gesellschaft, sie ist blind und ich bin vollkommen mittendrin in diesem Wahnsinn namens Leben, obwohl jeder Tag ein Schritt einen näher bringt zum Tod. Gefangen in der Illusion einer unbekannten Welt, wie viele Sterne dort am Himmel an dem endlos Firmament sich in Scharen vor mir sammeln. Meine Stimmung ist am Schwanken, wenn ich mir vor Augen halte, wie unbedeutend unsere Zivilisation in Wahrheit wirklich ist. Ein kurzer Augenblick im ewigen Nichts. In der Finsternis verborgen liegt die Tür zum Schattenreich. Auf den Spuren der Antike muss man durch die Dunkelheit. Die Unendlichkeit verbarg mich in meinem Sarkophag, bis ich den Orion erreich. Zum endgültig jüngsten Tag. In der Finsternis verborgen liegt die Tür zum Schattenreich. Auf den Spuren der Antike muss man durch die Dunkelheit. Die Unendlichkeit verbarg mich in meinem Sarkophag, bis ich den Orion erreich. Zum endgültig jüngsten Tag. Ich verwandle mich in eine andere Form des Lebens und ich lege keinen Wert auf das, was ihr alle begehrt. Meine Rolle wird bestärkt, weil ich immer weiter merk, wie wenig uns einfach verbindet. In einem Wimpernschlag verschwindet der Zeitraum unseres gottverdammten Seins und mein Körper wird zum Teil eines Rätsels ohne Lösung. Wissenschaftler forschen weiter, doch sie finden keine Antwort auf die Frage nach dem Sinn. Bei dem Kampf Mensch gegen Mensch gibt es keinen, der gewinnt. Doch am Ende nicht so schlimm, der Tod, der alles offenbart, was man vorher noch nicht wahrnimmt. In der Finsternis verborgen liegt die Tür zum Schattenreich. Auf den Spuren der Antike muss man durch die Dunkelheit. Die Unendlichkeit verbarg mich in meinem Sarkophag, bis ich den Orion erreich. Zum endgültig jüngsten Tag. In der Finsternis verborgen liegt die Tür zum Schattenreich. Auf den Spuren der Antike muss man durch die Dunkelheit. Die Unendlichkeit verbarg mich in meinem Sarkophag, bis ich den Orion erreich. Zum